Nähen. Erstens. Als eine der sinnfälligsten Frauenarbeiten, das Nähzeug wird dem Mädchen ins Patengeschenk gebunden und der Toten mit ins Grab gegeben, unterliegt das Nähen, vergleiche auch Spinnen, Stricken, Weben, in besonderem Maße den volkstümlichen Feiertagsarbeitsverboten, siehe Arbeit. Weder an Sonntagen noch an Fest- und Heiligentagen darf genäht werden, und unter den letzteren werden wiederum besonders genannt Quatember, Weihnachten, Neujahr, 12., Dreikönig, Fastnacht, Faschingsdienstag, Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, der erste Freitag jedes Monats, Ostersonntag, Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Dreieinigkeitssonntag, Sonnwendtag, Sebastians, Philipps, Jakobs, Peter und Pauls, Martins, Thomas und Marientag. Weniger an dieser Auswahl als an den vielfältigen Strafandrohungen für die Übertretung des Verbots zeigt sich der Reichtum volkstümlicher Glaubensvorstellungen. Das Nähen an einem dieser Tage gilt dem Christen als eine frevelhafte, gottversuchende Tat. So rührt auch die ärmste, taglöhnernde und daher für die Familie auf Sonntagsarbeit angewiesene Frau zu bestimmten Zeiten keine Nadel an. Und wo diese Auffassung sich lockert, sucht der Konservative mit unbedingt notwendigen Näharbeiten feiertags lieber den weniger bedenklichen Nachbarn heim. Er fürchtet den Zorn Gottes, der ihn selbst, seine Familie oder seine Habe treffen kann und sich am sichtbarsten entlädt im Blitzschlag. Heut ist Petri und Paul, und wer da näht, den trifft der Straul, in Klammern Strahl. Näharbeit zieht den Blitz an. Er schlägt drein ins Haus und tötet den Frevler, und alle Schutzmittel sind umsonst. Oder der Fluch vererbt sich dergestalt auf den Träger des genähten Kleidungsstücks: wer es anzieht, stirbt, leitet die Gewitter auf sich und wird vom Blitz getroffen. Eine wendische Sage erzählt, wie ein Handwerksbursche nur dadurch einem ihm stetig folgenden Gewitter entging, dass er sein Hemd abzog, das seine Mutter einst an einem Himmelfahrtstage genäht hatte. Kaum war das geschehen, da schlug der Wetterstrahl in das Kleidungsstück und riss es kurz und klein. Als einst der Pastor von Windheim sich selbst im Chorrock hoch zu Ross auf einem Feldweg reiten sah und die Erscheinung mit den Worten anrief: »Teufel, was tust du in meiner Gestalt?«, erhielt er die Antwort: »An dem Chorrocke ist in der Christnacht genäht worden.« Wenn nun diese Rolle des Teufels im Strafvollzug dahin genauer gekennzeichnet wird, dass er dem Frevler für jeden genähten Stich eine glühende Stricknadel durch die Zunge rennt, so ist über die landläufige Sühne hinaus eine Strafe angedroht, die eine augenfällige Beziehung zur Art der verbotenen Arbeit hat. Durch eine derartige sympathetische Verbindung erst heben sich die auf das Nähen bezüglichen Vorstellungen aus dem allgemeinen Glaubensgut als eigentlicher Sondergehalt heraus. Es heißt, dass sich der Übertreter des Nähverbots das ganze Jahr stechen und böse, eitrige Finger bekommen wird, oder dass der Träger des Kleidungsstückes im Todeskampf nicht sterben kann, bevor es nicht aufgetrennt, gerissen, geschnitten oder gegen anderes Zeug vertauscht ist. Wer flickt an Thoma, der muss der Krummer und der Loma. Auch meinen sie, ihr Vieh werde sonst hinkend oder das Umlaufen bekommen, weil ihm die Nadeln in die Füße gehen und die Hühner würden keine Eier oder nur Windeier legen, denn man habe ihnen die Löcher zugeflickt. Beide Arten der Strafandrohung finden sich auch beim Nähverbot der Wöchnerin. Sie darf nicht vor Beendigung des 9. Tages nähen. Tut sie es doch, so bekommt sie Stiche im Leib und das Genähte zieht den Donnerkeil an. Zwei weitere Einzelbeispiele stellen ebenfalls allgemeine und besondere Folgeerscheinungen nebeneinander. Frauen sollen im Kornfeld nicht nähen, sonst kommen die Gewitter. Fischer dürfen bei widrigem Winde nicht nähen, sonst nähen sie den Wind fest. Schließlich ist auch ein Vorstellungsschwund feststellbar, so in der Warnung, dass man bei Nichtachtung des Verbotes viel weinen müsse, oder in der nüchternen Auffassung, das Genähte halte nicht. Vom Jahresanfangs-Aberglauben beeinflusst ist die Lesart, dass wer am Neujahrstage nähe, dies jeden Sonntag im Jahre tun müsse. Zweitens. Die sympathetischen Beziehungen zwischen dem Nähen und dem Zustand des Menschen, an dessen Kleidungsstücken diese Handlung vorgenommen wird, werden aber noch deutlicher in der verbreiteten Vorschrift, sich oder anderen, vor allem den Kindern, nichts am Leibe nähen zu lassen. Mancher liefe lieber durch ein Feuer, als dass er sich einen Stich ließe am Leibe tun. Neben den wiederum verschliffenen Folgen, dass dies nicht gut ist, keinen Segen bringt, dem Mädchen die Gunst der Männer verscherzt und umgekehrt, auch ein schweres Sterben oder eine Verunreinigung im Todeskampf zur Folge hat, stehen die unmittelbar bezüglichen Angaben, dass auf solche Weise das Glück weggenäht, die Gedanken angenäht, der Verstand festgenäht, die Leute vergesslich gemacht, dass die Seele mit angeflickt und Leiden und Krankheiten angenäht würden oder der Arzt noch etwas zu flicken bekäme. Auch soll der Hauptbeteiligte Seitenstechen bekommen oder so viele Tränen weinen, als Stiche an seinem Gewand gemacht worden sind. Und diese Vorstellungen sind offenbar in übertragenem Sinne wirksam, wenn es heißt, dass einem die Leute falsch oder gram werden. Gelegentlich wird allerdings auch ein Gegenzauber empfohlen. Man soll während des Nähens immerfort reden, zum Beispiel: Ich nähe, nähe auf dem Wolfe das Gedächtnis und auf mir folgt das betroffene Kleidungsstück. Oder etwas in den Mund nehmen, zum Beispiel einen Faden. Und wenn man auch sonst nichts mehr hätte als eine Lorbeer vom Schafe, Schafskot, oder Boxmuskate, Boxkot, oder ein Stück Brot und Zwirn kauen. Eine Weiterung dieser Anschauungen ist die Vorschrift, dass die Braut ihr Hochzeitskleid nicht selbst nähen dürfe, sie würde sonst Unglück haben. Zumindest darf sie nicht früher aufhören, als bis es fertig ist, will sie nicht die Gefahr eines unheilvollen oder gar tödlichen Wochenbettes heraufbeschwören. Näht sie am Hemde des Bräutigams, wird er ihr gram, oder es gibt Zwietracht in der Ehe. So kann aus diesem fahrlässigen und unwissenden Verhalten schließlich ein bewusster Zauber werden, wenn man einem anderen zu ganz verschiedenen Zwecken etwas einnäht, eine intensivere Form des bloßen Anhängens. Aus der Fülle der Überlieferung nur einige Beispiele. Eingenähte Schutzamulette sind vor allem aus dem Soldatenaberglauben bekannt. Im Liebeszauber lassen ins Kopfkissen genähte Johanneshändchen das Mädchen vom zukünftigen träumen und hat es eines seiner Körperhaare in eine gewundene Naht der Leibwäsche des Auserkorenen genäht, ist ihm dessen Zuneigung sicher. Dem Abreisenden näht man Brot und Salz oder selbstgesponnenes Garn in die Kleidung gegen Heimweh, eine Nabelschnur, damit er draußen eine glückliche Hand habe, und Vierklee, um ihn vor Unglück auf dem Wege zu bewahren. Eingenähter Klee befreit im Übrigen von Rekrutierung und bewirkt, dass der Knabe gut lernt. Und wie schließlich die Hexe einem etwas ins Bett näht, dass er nicht schlafen kann, so legte man umgekehrt im Gegenzauber den Hexen bei der Tortur Kleider mit eingenähtem Agnus Dei an. Drittens. Handelt es sich bei allen diesen Erscheinungen um die Tatsache des Nähens selbst, so wird nun darüber hinaus auch die Art und Weise des Nähens zum Leben in Beziehung gesetzt und dergestalt ausgedeutet. Man darf die Fadenspitze zur Erleichterung des Einfädelns nicht absengen, sonst verbrennt der Flachs. Die Schwangere darf den Faden nicht um den Hals legen, sonst wickelt sich die Nabelschnur um den Hals des Kindes. Oder es wird sich später erhängen. Tut es ein Mädchen, so wird sie lange auf den Mann warten müssen. Einen Knopf soll man nicht über Kreuz annähen, denn man hat Kreuz genug so. Andernorts vertreibt das den Teufel. Zerreißt man beim Nähen die Ausstattung, so geht die Verlobung auseinander. Ohne Absicht wird ausdrücklich hinzugefügt, und so vollzieht sich denn ein allmählicher Übergang von der unmittelbar bewirkenden Schadenhandlung zum bloßen Träger eines Vorzeichens. Dieses wird in erster Linie beobachtet im Hinblick auf Hochzeit und Tod. Zerbricht einem Mädchen beim Nähen die Nadel oder gar drei, sieben, viele, in drei Stücke, so hat sie Glück, das heißt, sie wird bald Braut in dem Kleidungsstück, das sie näht. Wenigstens kommt sie zu einer Hochzeit, zum Beispiel der des Bestellers. sticht sie sich in den Finger, den rechten Daumen, das Blut quillt und das Kleidungsstück benetzt, so bringt das ebenfalls seinem Träger, also meistens ihr selbst, Glück. Sie wird darin bewundert, geliebt, geküsst und gefreit werden. Vor allem gilt das für die Näherin am Brautkleid. Sticht sie sich, bekommt sie bald einen Mann. Verwundet sie sich gar am Ringfinger, wird sie noch im gleichen Jahre Braut. Eine ähnliche symbolische Ausdeutung liegt ferner vor, wenn es auf Hochzeit weist, dass eine in Ringform nähet oder sich der Faden schlingelt. Auch dass er sich knüpft, kann dasselbe bedeuten oder wird als Vorzeichen bereits für Kindersegen angesehen. Und schließlich gibt's auch eine Hochzeit, wenn man eine Naht verkehrt macht. Zum Nähen des Leichengewandes, das nicht am Sonntag angefertigt werden darf, sonst hat der Tote keine Ruh, finden sich die Nachbarsfrauen im Trauerhause ein. Die Familienmitglieder sollen je einen Stich daran tun. Beim Nähen darf weder der Faden abgerissen, noch die Nadel in den Mund genommen, sonst fallen einem die Zähne aus, noch ein Knoten in den Faden gemacht werden. Denn auch das nimmt dem Abgeschiedenen die Ruhe, er wird Wiedergänger und holt andere nach. Im Frankenwald kam deshalb, folgten in einem Hause mehrere Todesfälle aufeinander, die Näherin leicht in den Verdacht, bei der Anfertigung des ersten Leichenkleides eine jener Unvorsichtigkeiten begangen zu haben. Viertens. Manches Nähzeug hat besondere Kraft. Zwirn, der zur Zeit des Passionslesens gesponnen wurde, macht die damit genähten Kleider wetterschlagfest, als Söbenjorsgorn, das heißt von siebenjährigem Mädchen gefertigt, den Träger unverwundbar. In den 12. hergestellt, eignet er sich zum Nähen eines Glückshemdes und das erinnert an die vielfachen Vorschriften für die Bereitung des Nothemdes. Beim Escherköchen zur Vertreibung von Kinderkrankheiten wird auch eine mit Zwirn gefädemte und damit umwundene Nähnadel zu anderen Ingredienzien in den Topf getan. Vor allem aber ist die Nadel, mit der ein Toter eingenäht, Totenhemd oder Sterbekissen angefertigt wurde, von Bedeutung. Unter anderem bringt sie dem, der über sie hinwegschreitet, Unglück. Band einen, dem sie durch Hut oder Schuh gezogen wird, macht liebesdurstig, wenn sie ins Gewand gesteckt wird, erhöht als Schreibstift die Wirksamkeit der Sator-Formel und verleiht in den Gewehrschaft geschlagen sicheren Schuss. Wohl im Bewusstsein dieser Ambivalenz tut man gut, sie am Totenhemd hängen, im Sterbekissen stecken zu lassen und mit ins Grab zu geben, sonst gibt es bald eine zweite Leiche. Wie auch alle Nähabfälle bei der Anfertigung des Leichenkleides mit in den Sarg kommen. Fünftens. Derartige Vorstellungen sind nun gelegentlich auch in die Sage übergegangen. In Tirol kennt man drei Zauberjungfrauen, deren eine Büßerin ist, weil sie ohne Sparsinn für jedes Totenhemd eine neue Nadel verwendet hatte, allerdings in der Annahme, man dürfe sie nicht zweimal benutzen. Erst als ein Geistlicher ihr alle Nadeln abnimmt, verschwindet sie. In einer schlesischen Sage dagegen gehört das Nähen als eine Art Sisyphusarbeit zu den Ewigkeitsstrafen. Da näht eine Sibylle seit Anfang der Zeiten ein Totenhemd, jede Nacht, jedes Jahr, oder nur alle 100 Jahre macht sie einen Nadelstich. Die Dienerinnen trennen das Genähte wieder auf. Wenn das Hemd fertig ist, bricht der jüngste Tag an. Auch im Allgäu erzählt man von einer Palastfrau, dass sie an einer Esels- oder Rehhaut näht und wenn sie ein Loch zugeflickt hat, ein neues aufreißt, während in der sagenhaften Überlieferung von Disentis gelegentlich nähende Geisterfrauen als Wetterkündnerinnen auftreten. Sechstens. Nähen ist eine sprachliche Bezeichnung für den Flug der Libelle. Sie wird auch selbst Nadel oder Näherin genannt und es heißt von ihr, dass sie schreienden Kindern und zankenden Frauen das Maul zunäht.